Trauerfeier in Liverpool für Rhys Jones, einen 11-Jährigen, dessen Tod selbst die an Gewalt gewohnten Briten geschockt hat. Der Junge war mit Freunden auf dem Nachhauseweg vom Fußballtraining. Sie spielten noch auf einem Parkplatz, als Rhys erschossen wurde. Abgefeuert hat die Kugeln ein Jugendlicher, etwa 13 bis 15 Jahre alt, zu Augenzeugen, der sich den Kindern auf einem Fahrrad genähert hatte. Rhys, der in den Armen seiner herbeigerufenen Mutter verblutete, ist allem Anschein nach zwischen die Fronten zweier Jugendbanden geraten, die ihren Kampf um die Vorherrschaft in Croxteth im Norden Liverpools schon seit Jahren mit Waffen austragen. Nobody really wants to talk about it. People are frightened to speak out. You know, I understand that. People are living in fear. Niemand will etwas Konkretes sagen. Die Leute haben einfach Angst. Und ich verstehe das. Die wissen, wer das getan hat, aber selbst die, die mitmachen in unserem Anti-Waffen-Projekt, wollen nicht reden. Und das ist ja auch so. Wenn einer der Jugendlichen Namen nennen würde, jemanden beschuldigen würde, dann wäre er das nächste Opfer. Wenn du Ross und Reiter nennst, bist du das nächste Ziel. Das müssen wir einfach verstehen. Die Leute haben Angst. If you name and shame someone, you are the next target. And that's what we've got to totally understand. You know, people are scared. Die Sozialarbeiterin Julie Gornell kann auch nicht sagen, ob der Mörder nur just for fun, nur so zu seinem Vergnügen geschossen hat. Nach dem als blass und schmächtig beschriebenen Jungen, dessen Gesicht offenbar schwer zu erkennen war unter einer Kapuze, wird bisher vergeblich gesucht. Die Polizei vermutet, dass Rhys nur zufällig in die Schussbahn geraten ist, dass die Kugeln ein Mitglied einer der Straßengangs treffen sollten, die die größeren Städte auf der Insel unsicher machen. Der Tod des 11-Jährigen hat die Briten aufgeschreckt, weil er das seit längerem jüngste, wenn auch nicht das einzige Opfer ist. In Manchester war kurz zuvor eine 12-Jährige erschossen worden und London erlebt eine regelrechte Mordwelle. Mindestens 20 Teenager, fast alle schwarzer Hautfarbe, sind in diesem Jahr in der britischen Hauptstadt schon umgebracht worden, die meisten von etwa Gleichaltrigen. In the night you can't come out and walk on the street. People can grab your back. Little kid of 12 can even pull out a gun on you. So, in fact, it's something you can't even describe. Nachts kann man sich hier nicht mehr auf die Straße wagen, ohne beklaut zu werden. Kinder, schon 12-Jährige, können einem jederzeit mit einem Revolver überfallen. Eine unbeschreibliche Gefahr. So warnt ein Mann am Bahnhof von Hackney. Das Viertel im Nordosten Londons hat einen besonders schlechten Ruf und gilt wie Peckham oder Southwark im Süden der Hauptstadt als Hochburg von Gewaltverbrechen, als Terrain der sogenannten Yardies, Drogenhändler aus der Karibik. Hackney ist laut der Zeitung Times der Ort in Großbritannien, an dem die meisten Schüsse fallen. In Hackney wurde kürzlich ein Mann in einem Hochhaus erstochen, als er eine Gruppe Jugendlicher zur Ordnung rufen wollte, die vor seiner Wohnungstür randalierten. Nur wenige Wohnblocks weiter wurde ein junger Mann beim Einparken am Steuer seines Wagens angeschossen und dann mit zwei Kugeln aus naher Distanz regelrecht hingerichtet. Eine Bluttat, die rivalisierenden Drogenbanden zugeschrieben wird. Killings, gang wars, little kids joining gangs and stuff like that. You know what I mean? That's really what's happening right now. Morde, Bandenkriege, junge Mädchen als Mitglieder in diesen Gangs. So geht das jetzt hier zu. Für den Mord kürzlich wird es bald einen Racheakt geben. Kinder laufen mit Waffen herum und die fürchten nichts mehr. Die haben keine Angst, verhaftet zu werden, weil die Polizei sie gewähren lässt. Und das wird immer schlimmer. They don't feel no fear. They don't feel they're going to get arrested. They don't feel nothing because the police don't approach them. And it's getting worse and worse now. Laut Statistik gibt es in Hackney dreimal so viele Einbrüche wie sonst im Landesdurchschnitt. Die Gefahr, überfallen zu werden, ist achtmal größer. Rund ein Dutzend Jugendbanden soll hier ihr Unwesen treiben, mit Messern und Schusswaffen. Zu den Gegenden, die man nach Einbruch der Dunkelheit besser meidet, gehören vor allem die Wohnsiedlungen nördlich des Bahnhofs, entlang der Lower Clapton Road, die in der britischen Presse als Mördermeile immer wieder in den Schlagzeilen ist. Langgezogene vierstöckige Backsteinbauten und plattenbauähnliche Hochhäuser, in denen besonders viele schwarze Einwanderer zu Hause sind, teilweise schon in der zweiten, dritten Generation. Stabman, Shootman, Punchman. Ja, Mann, hier gibt es Messerstechereien, Schießereien und Schlägereien. Aber wir hauen nie ab. Die, die so prahlen, sind vielleicht 13, 14 Jahre alt, junge Schwarze, die eigentlich in der Schule sein müssten. Kinder wie sie, angeblich schon 7-Jährige, werden von Drogenhändlern oft als sogenannte Gunrunners eingesetzt. Denn sie können aufgrund ihres Alters nicht ernsthaft bestraft werden, wenn sie mit Waffen erwischt werden. Ein Fünftel derjenigen, die in den letzten Jahren wegen Mitführen eines Messers belangt wurden, waren erst zwischen 10 und 17 Jahren alt. In sozialen Brennpunkten wie Hackney sind aber oft auch Jugendliche bewaffnet, die vorgeben, keiner Bande anzugehören. I used to, I won't lie to you, I'll be honest with you, I used to. It's protection, because nowadays you don't know anything could happen. Ganz ehrlich gesagt, früher war ich auch mit einer Waffe unterwegs. Das ist Selbstschutz. Denn hier kann dir so viel passieren. Du gehst auf die Straße und schon kannst du überfallen werden. Und bevor mich jemand erschreckt, verteidige ich mich lieber und erschrecke ihn. So sehe ich das. Das britische Innenministerium behauptet, die Kriminalitätsrate sei gesunken. Untersuchungen des Londoner King's College zufolge hat sich die Zahl der Verbrechen mit Schusswaffen in den 10 Jahren der Labour-Regierung aber nahezu verdoppelt. Laut einem Bericht der Vereinten Nationen ist Großbritannien mittlerweile die gewalttätigste Industrienation überhaupt. Die Chance, auf der Insel überfallen zu werden, sei sogar größer als in den USA, London gefährlicher als New York. In manchen Vierteln ist schon der Schulweg ein Horrortrip, wird Streit häufig mit Messern ausgetragen, auch von Mädchen, die das Mitführen von Stichwaffen als ganz normal ansehen, um sich, so sagen sie, zu verteidigen. Yeah, girls carry knives as well. I know a lot of girls that carry knives. I think it is right for defense. Yeah, I think it is okay for defense. Großbritannien hat zwar eines der strengsten Waffengesetze in Europa, wer mit einem Messer erwischt wird, dem droht Gefängnis. Der Besitz von Handfeuerwaffen ist seit 10 Jahren schon grundsätzlich verboten, aber einer kürzlich veröffentlichten Umfrage zufolge gibt jeder 5. Jugendliche an, eine Waffe besorgen zu können. Der Erwerb einer Pistole sei fast so einfach wie der Kauf einer Fahrkarte. Kinder in Grogstaff, wo Rhys Jones erschossen worden ist, würden Schusswaffen tauschen wie früher Fußballsammelbilder, klagte eine Anwohnerin dem Daily Telegraph. Und ein früheres Mitglied der Norris Green Gang, die im Verdacht steht, in die Ermordung des 11-Jährigen verwickelt zu sein, hat in einem von dem Fernsehsender Sky mit verzerrter Stimme ausgestrahlten Interview bestätigt, dass es ganz einfach und sehr schnell gehe, sich eine Waffe zu besorgen, innerhalb von einigen Stunden. Selbst ganz junge Kerle könnten so schon an Waffen kommen. Very easy, very quick, couple of hours, it's so easy to get a gun now. Lads, young lad, if you wanted a gun, you could get a gun. Pistolen können in London angeblich für umgerechnet 500 Euro oder weniger besorgt werden. Kein Problem für die Banden, die den Drogenhandel in den heruntergekommenen Vierteln im Süden und Osten der Hauptstadt kontrollieren. In Gegenden wie Hackney, mit einer Gangster-Rap-Kultur, die Gewalt und Drogen verherrlicht und mit Verachtung auf diejenigen schaut, die zur Schule gehen oder arbeiten. Für viele Jugendliche hier gelten Schusswaffen als Statussymbole und Ärger mit der Polizei als Auszeichnung. What up, gangsta? They say I walk around like I got an S on my chest. Now that's a semi-auto. No, they don't care. Some of them actually want to go to jail. To get away from whatever they go through at home. Nein, vor dem Gefängnis haben die keine Angst. Manche von denen wollen regelrecht in den Knast, um wegzukommen von dem, was sie durchmachen, zu Hause oder einfach so in ihrem Leben. Viele haben das Gefühl, ihr Leben ist nicht besonders lebenswert, sodass es das Gefängnis ist, wo sie eigentlich hinwollen. Some of them feel like their lives are not worth living, so they think jail is where they want to be, basically. Mehr als 900 Schusswaffen hat die Sondereinheit Trident im vergangenen Jahr in den Problemvierteln beschlagnahmt. Das Polizeikommando wurde auf Drängen schwarzer Gemeinden eingesetzt und ist, so die offizielle Bezeichnung, für Verbrechen der Kategorie Farbige gegen Farbige zuständig. Doch die Sicherheitskräfte tun sich schwer in einem Milieu, in dem gewalttätige Banden perspektivlosen Jugendlichen die Familien ersetzen. In Vierteln wie Hackney wachsen mehr als die Hälfte aller schwarzen Jungen ohne Vater auf. Sie schneiden in den Schulen am schlechtesten ab und haben auch bei der Jobsuche keine guten Aussichten. In den Drogenhandel einzusteigen, sich einer Bande anzuschließen, erscheint vielen als die einzige Möglichkeit, reich zu werden. Die Mordwelle der letzten Monate führt vor Augen, dass die Polizei überfordert ist, so sehr sie sich auch bemüht, den Jugendlichen die Konsequenzen ihres Handelns vor Augen zu führen. You will spend 23 hours of your day of your life in that box with somebody you don't know, sharing a toilet and a sink. Du verbringst 23 Stunden am Tag in dieser Zelle mit jemandem, den du nicht kennst. Du teilst dir mit ihm eine Toilette und ein Waschbecken. Das ist es, was wir rüberbringen wollen. Das ist kein angenehmes Leben, das ist nicht glamourös, das hat nichts Glamouröses. It is not a pretty life, it's not glamorous. There is nothing glamorous about it. Lee Jasper, Berater der Operation Trident, hat eine nachgebaute Gefängniszelle am Bahnhof von Hackney aufstellen lassen, durchsichtig aus Plastik. Passanten können sie betreten, die Enge spüren, einen verzweifelten Brief lesen, den ein Häftling an seine Mutter geschrieben hat. Die Zelle ist eine Art Wanderausstellung, die derzeit in Vierteln mit hohen Verbrechensraten gezeigt wird. Und die Polizei warnt die Jugendlichen in Fernseh- und Radiospots, sich Waffen zu besorgen. Police, stand away from the door! Got himself a gun. Reckoned it would make him more desirable. He was right. Ever since he got the gun, it seems everybody wants him. Police, stand away from the door! In mehr als 100 britischen Schulen ist jetzt ständig ein Polizist im Einsatz. Mehr als 90.000 Messer haben die Sicherheitskräfte im vergangenen Jahr eingesammelt mit einer Kampagne zur straflosen Abgabe von Waffen. Den Teenagermorden in London wird das aber kein Ende machen, meint Vanu Seshmi, dessen Stiftung Boyhood to Manhood sich um Kinder und Jugendliche kümmert, die wegen Gewalttätigkeiten der Schule verwiesen wurden oder bereits Banden angehören. The police are doing a great job. But I believe it's a public health issue. And I believe that gun crime is a public health crisis. I mean, I work with these young boys all the time. Die Polizei macht gute Arbeit. Aber meiner Meinung nach ist das eine Angelegenheit des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Waffenkriminalität ist eine Krise des Gesundheitsdienstes. Aus meiner täglichen Arbeit mit diesen Jungen weiß ich, dass viele große Probleme mit ihren Gefühlen haben. Wir müssen ihnen Selbstwertgefühl geben. Viele von denen, die auf der Straße sind, meinen, Probleme lösen zu können, indem sie jemanden umbringen. Da müssen wir professionell ansetzen und sie unterstützen. On the street who believe that it's good to problem solve by murdering people. We need professionals to target these young people and support them. Sozialarbeiter fühlen sich von der Politik im Stich gelassen, beklagen, dass es viel zu wenige Jugendzentren gibt in Großbritanniens Städten. Mittel für Hilfsprojekte seien eingespart worden, der mörderischen Gewalt ein Ende zu machen, sei deshalb schwierig, zumal die Verbrechen keineswegs nur von schwarzen Jugendlichen begangen werden. Allein in London gibt es nach Schätzungen der Polizei mehr als 200 Banden unterschiedlichster Herkunft. Englische, vorwiegend weiße Gangs sind in der Hauptstadt vor allem für Einbrüche, Überfälle und auch Raubmorde berüchtigt. In Liverpool beherrschen sie den Drogenhandel. Laut einer UNICEF-Studie wachsen in keiner anderen Industrienation so viele Kinder gleich welcher Hautfarbe unter derart widrigen Umständen auf wie in Großbritannien. Sind die Heranwachsenden auf der Insel weit größeren Risiken ausgesetzt als anderswo? Hauptgrund ist der hohe Grad zerbrochener Familien, den die konservative Opposition jetzt auch der Labour-Regierung anlastet. Rising gun crime, knife crime. The big question is, how do we mend Britain's broken society? Angesichts zunehmender Verbrechen mit Schusswaffen und Messern ist doch die große Frage, wie man die zerbrochene britische Gesellschaft reparieren kann. So David Cameron, der Chef der Tories, der konservativen Partei. Jedes vierte Kind im Königreich wächst ohne Vater auf. Großbritannien hat auch die meisten Teenager-Schwangerschaften, doppelt so viele wie etwa in Deutschland und viel zu viele Schulabbrecher. Mehr als 1,2 Millionen Jugendliche werden als sogenannte NEETs geführt, was für Not in Education, Employment or Training steht, weder in Schule noch Arbeit oder Ausbildung. Der amerikanische Soziologe Charles Murray hat Großbritannien schon vor geraumer Zeit eine ähnliche Entwicklung vorausgesagt, wie sie die USA in den 60er Jahren erlebt hatten. Demnach ist die zunehmende Jugendkriminalität auch die Folge einer wohlgemeinten, aber verhängnisvollen Sozialpolitik. Nachwuchs als Einkommensquelle, eine großzügige Förderung alleinstehender Mütter, trägt regelrecht zur Auflösung von Familien bei und macht Jugendbanden zum Familienersatz. What the young people say is that they would not have got involved in serious crime if there'd been a respected adult who had said to them, this is wrong, you must not do this, and given. Jugendlichen sagen uns, dass sie sich nicht an Schwerverbrechen beteiligt hätten, wenn es einen Erwachsenen, eine Respektperson gegeben hätte in ihrem Umfeld, der ihnen entgegengetreten wäre. So schildert Graham Robb von der Jugendbehörde für England und Wales seine Erfahrung mit straffällig gewordenen Bandenmitgliedern. Besonders viele schwarze Jugendliche wachsen ohne männliche Vorbilder auf, heißt es in einer Regierungsstudie. Sie orientierten sich an den Größen der Gangster-Rap-Szene oder gleich an Verbrechern. Trevor Phillips, der Vorsitzende der Kommission für Rassengleichheit, will schwarze Polizeioffiziere oder Soldaten als Paten für diese Jugendlichen gewinnen. Die Tories schlagen vor, Ehepaare mit Kindern steuerlich zu fördern, was in Großbritannien bisher so nicht üblich ist. Die Konservativen drängen aber auch auf ein härteres Durchgreifen der Polizei, was Premierminister Gordon Brown nach den jüngsten Teenagermorden auch zugesagt hat. No parent should ever have to endure the suffering of the family of Rhys Jones, the young boy callously murdered in Liverpool. The police will now match. Niemand soll mehr solches Leid ertragen müssen wie die Eltern von Rhys Jones, des kleinen Jungen, der so kaltblütig in Liverpool ermordet worden ist. Die Polizei wird jetzt noch mehr Kontrollen durchführen, mit neuen tragbaren Geräten, um Waffen zu entdecken. Wir setzen sowohl auf harte Strafen als auch auf vorbeugende Maßnahmen, darauf, dass in den Schulen mehr Aufklärung betrieben wird, vor Schusswaffen und Messern gewarnt wird und dass uns in den Gemeinden ehemalige Bandenmitglieder helfen, die Jugendlichen aus den Gangs herauszubringen. In our schools, intensive education, warning about guns and knives. In our communities, ex-gang members helping us to pull young people out of gangs. In London und Liverpool, auch in Manchester und Birmingham, bekommt die Polizei nun zusätzliche Mittel, um gegen Jugendbanden vorzugehen. Das Alter, ab dem schon der Besitz einer Schusswaffe mit 5 Jahren Gefängnis bestraft werden kann, will die Regierung von 21 auf 18 Jahre herabsetzen. Den Lehrern ist nun ausdrücklich das Recht gegeben worden, verdächtige Schüler auf Waffen zu durchsuchen. Der Londoner Bürgermeister hat umgerechnet 30 Millionen Euro zugesagt für neue Jugendzentren. Maßnahmen, Mittel, die aber bei weitem nicht ausreichen. So jedenfalls klagt Camilla Batmanchelit, die sich mit ihrer Organisation Kids Company seit Jahrzehnten schon um verwahrloste Kinder auf der Insel kümmert. How is it that in the fourth richest country of the world there aren't enough social workers to go around? This kind of work is more long term. It needs investment. Wie kann es sein, dass in dem viertreichsten Land der Welt nicht genug Sozialarbeiter im Einsatz sind? Das ist eine eher langfristige Arbeit, auch kostspielig. Und ich sage der Regierung voraus, dass diese Kinderkriminalität ihr größtes Problem werden wird. Das greift wie ein Virus um sich. Wirtschaftlich kann es uns gut gehen, aber die Leute werden im Bus ausgeraubt, auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause. Ich schlage deshalb vor, dass die Geschäftswelt und Politiker in wirkliche Lösungen investieren. So I suggest that business and politicians invest in real solutions. Investiert worden ist in Hackney im Stadtviertel Shoreditch jetzt erst einmal in ein Videosystem zur Nachbarschaftsüberwachung. Per Kabelfernsehen können die Einwohner 400 Kameras ansteuern und notfalls die Polizei rufen, von ihrem Wohnzimmer aus per Fernbedienung. Nach Messerstechereien ist es Schülern im nahegelegenen Leeton nun erlaubt, auf dem Weg zum und vom Unterricht Schutzwesten zu tragen. Ein Laden in Walthamstow, nördlich von Hackney, macht schon seit Monaten glänzende Geschäfte mit diesen etwa 150 Euro teuren Utensilien, die nicht nur für den Schulweg gekauft werden. An bestimmten Orten trage er einfach eine Schutzweste, um sich sicherer zu fühlen, so ein 16-Jähriger. Sein Freund stimmt zu, weil es verboten ist, ein Messer zu haben, weil einem dafür Gefängnis droht, ziehe er es vor, eine solche Weste zu tragen. The laws are I can't have nothing to protect myself and have a knife. If I get stopped with it, I'll be getting arrested. That's what I'll prefer to have a vest. Laut Polizeiangaben sind es vor allem Mitglieder von Jugendbanden, die solche Westen kaufen. Jugendliche, die sich das leisten können und auch leisten, um für Auseinandersetzungen mit Rivalen besser gerüstet zu sein. Doch auch immer mehr besorgte Eltern wollten ihre Kinder auf diese Art schützen. Dem 11-jährigen Rhys Jones in Liverpool hätte aber auch eine solche Weste nichts genutzt. Ihn hat die tödliche Kugel in den Hals getroffen.